Eine Veranstaltung zum Weltgesundheitstag gab es am 6. April im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter der Ministerien, zentralen Institutionen, Gesellschaftsorganisationen, des Gesundheitswesens und der Massenmedien der DEVRK und die ausländischen Diplomaten und die Mitglieder der Vertretungen der Weltorganisationen in der DEVRK, wie der Vertreter der WHO und der ständige UN-Koordinator als Vertreter des Entwicklungsprogramms der UNO. Nach den Reden wurde ein Bericht über Psychotherapie und Depression veröffentlicht. Dann besichtigten sie das Rehabilitationszentrum Munsu. Und an diesem Tag wurden in allen Bezirken der DEVRK zum Weltgesundheitstag die Aktionen für hygienische Propaganda durchgeführt.